Hallo Leute, willkommen zu 5 aus dem Hut. Hallo. Was das mit sich auf hat mit dem Hut und so, erklären wir jetzt gleich. Mein Name ist Johannes, ihr kennt mich von Sneaky Pictures, das ist der Markus. Hallo. Markus unterstützt mich heute bei unserem neuen Format, 5 aus dem Hut. Genau. Bei dem es darum geht, rauszufinden, welche die 5 besten Filme aus einer bestimmten Kategorie, Bereich, Genre etc. sind. Dazu haben wir uns 35 Kategorien zusammen ausgedacht, wo so Sachen dabei sind wie die 5 besten Filme, bei denen der Protagonist mit Namen im Titel des Films genannt ist. Beispiel wäre da sowas wie Carrie oder Forrest Gump. Können aber auch genau. So Sachen sein wie die 5 besten Postapokalypse-Filme, Mad Max etc. Damit das Ganze ein bisschen spontaner läuft, hatten wir die Idee, diese Kategorien auf so kleine Zettel zu schreiben, also zu drucken, als ob ich meine eigene Handschrift lesen könnte. Das wäre so weit kommt's noch. Ja. Bunt durchgemischt. Und der Markus wird jetzt gleich einen Zettel daraus ziehen. Ich bin gespannt. Und vorlesen, hier. Was darauf steht. Und andersrum. Comic-Verfilmungen, die vor dem MCU und DCU, also Iron Man und Man of Steel, gedreht wurden. Ah, oh, scheiße. Da. So, jetzt geht's ins... Ans Eingemachte. Ans Eingemachte. Was? Bei manchen Filmen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine Comic-Verfilmung ist. Verstehst du? Sowas wie, sowas wie Turtles oder so. Versuch es. Okay. So. Achso, ja, kurz zur Erklärung. Mit MCU und DCU meinen wir Marvel Cinematic Universe und DC Universe, also Detective Comics Universe. Falls sich jemand eben gefragt hat, was zum Teufel das denn wohl bedeuten soll. Ja. Und jo. Die gingen respektive los mit Iron Man und Man of Steel. Damit haben die beiden Produktionsfirmen, Konzerne, wo jeweils festgelegt, okay, ab hier machen wir jetzt zusammenhängendes Universum aus unseren Filmen. Und Marvel sogar Serien, hier die Netflix-Serien, die fallen auch mit da rein. Ja, aber wir haben uns ja auf Filme geeinigt. Filme. Daher Filme, also sowas wie Luke Cage, was ich aktuell gucke oder sowas, fällt flach. Findest du gut? Ich finde die erste Folge richtig lahm. Ich gucke es, aber ob es mir gefällt, ist eine andere Frage. Ich gebe es noch eine Show. Ich gucke auch weiter, aber nein. Ja, wie auch immer. So, jetzt. Okay. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Platz 5. Fang du mal an. Ich habe auf Platz 5 Batman Returns, der von 91 oder 92 von Tim Burton mit Michael Keaton als Batman. Okay. Und noch ohne Robin. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Nee, finde ich nach wie vor von den vor Reboot Batmans den besten, weil schön düster, Bösewichte super, Danny DeVito als Pinguin, fantastisch. Michelle Pfeiffer war Captain. Michelle Pfeiffer war auch fantastisch. Hm. Richtig, richtig cool. Hm. Kann man sich heute noch angucken. Also ist ganz gut gealtert. Und das ist meine Nummer 5. Markus. Okay. Meine Nummer 5 ist Superman 1 mit Christopher Reeve. Von 78. 78, ja. Ich habe es nicht mehr so mit Zahlen. Auf jeden Fall der alte Superman, Christopher Reeve, der nun mal jetzt gestorben ist, aber im Rollstuhl vorher gelandet ist. Reitunfall. Reitunfall, ja. Aber der sich eigentlich unsterblich gemacht hat mit dieser Rolle und auch ein großartiger Lex Luthor, muss man sagen, mit Gene Hackman. Stimmt. Großartig gespielt. Die Effekte sind für damalige Verhältnisse auch sehr gut. Der Film hat natürlich mit der Zeit ein bisschen gelitten. Ich habe ihn vor ein paar Monaten nochmal irgendwann im Fernsehen gesehen oder irgendeinen Teil davon und muss sagen, funktioniert heutzutage nicht mehr so gut. Man lacht eher, als dass man... Ist immer noch besser als Man of Steel. Das auf jeden Fall. Genau, deswegen habe ich den hier reingenommen, weil er hat eben diese schauspielerischen Qualitäten und er hat sich einfach in richtigen Momenten auch nicht so ernst genommen. Es ist einfach gute Unterhaltung. Ja. Das ist alles. So. Ja. Und ja, Superman wird gut dargestellt. Einfach. Okay. Meine Nummer 4 ist Spawn. Ist wahrscheinlich nicht so bekannt, weil die Comics auch nicht so bekannt sind. Die waren in Deutschland, ich glaube, aktuell kannst du sie gar nicht mehr kaufen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendein Verlag im Moment noch druckt. Es war einfach unfassbar brutal. Also ja. Ich erinnere mich damals, ich habe die mir gekauft, die Comics. Mit den Ketten, ne? Ja. Hey, alles. Einfach, ey, in jedem Heft werden einfach Arme, Beine, zerstückelt alles. Also meine Mutter hat die mir damals abgenommen. Also ich habe die mir ganz normal im Kiosk gekauft, gelesen, und hat meine Mutter irgendwann mal so eins in die Hände gekriegt. Und, was ist das denn? Schublade getan. Los, geh an den Computer. Habe ich weiter Doom gespielt, war auch okay. Ja. Aber die Verfilmung ist tatsächlich auch ziemlich gut. Der Hauptdarsteller ist Michael J. White. Der macht heute irgendwie nur so Martial Arts Boxzeugs, aber... Der war noch bei Kill Bill auch irgendwo dann. Doch. Keine Ahnung. Ja, aber das war auch so ein Film, der war so ein bisschen vor seiner Zeit. Also hätten die dem noch ein bisschen Zeit gegeben, weil die Special Effects haben halt für die Höllenvision und so einfach echt nicht gereicht. Und auch die ganzen Effekte mit Spawns Rüstung und dem Mantel und so, das hat ja nicht so geklappt. Aber ich fand den super. Und das ist meine Nummer 4. Cool. Deine Nummer 4. Meine Nummer 4 ist tatsächlich Batmans Rückkehr. Ich habe Batman Returns. Ja. Neudeutsch. Neudeutsch ist aber der Originaltitel. Das ist der Originaltitel, ja, genau. Ich weiß noch, dass ich in den Film gegangen bin, ich glaube, bevor ich 12 war, mit meiner Mutter. Ja, okay. Und das war dann schon in Ordnung. Und der war schon ordentlich düster, also düsterer als der andere Film, also der Vorgängerfilm. Und ja, also es war einfach gute Atmosphäre. Michelle Pfeiffer, wow. und der Pinguin, Danny DeVito, ist auch ziemlich krass dargestellt. Und was soll ich sagen? Es ist Tim Burton halt. Es ist auch nicht ein quietschvergnügter, bunter Tim Burton, sondern es ist halt ein richtig düsterer, böser Tim Burton. Guter Film auf jeden Fall. Ja. Okay, wir kommen zu meiner Nummer 3 der besten Comic-Verfilmungen vor dem Marvel und DC Overkill, den wir heute haben. ich habe The Dark Knight. Wie so oft bei Trilogien, der mittlere ist dann irgendwie der Beste. Und ja, also ich fand Batman Begins auch schon ganz nett, aber so richtig zur Hochform ist Christopher Nolan erst mit Dark Knight aufgelaufen. Maßgeblich natürlich wegen Heath Ledgers Joker. Unerreicht. Allein die Szene mit dem Krankenhaus, das ist der Wahnsinn. Also falls nicht, das improvisiert. Also in diesem Leibchen. Das ist einfach fantastisch. Christopher Nolan, auch wenn man es nicht glaubt, vor allem wenn man sich Interstellar anguckt, der benutzt keine Greenscreens. Das sind alles klassische Special Effects. Ja. Das heißt, die haben dieses Krankenhaus, das ist ein wirklich echtes, altes, ausgemustertes Krankenhaus gewesen, das haben die wirklich in die Luft gejagt. Das ist ein One-Take. Ja, das ist One-Take. Und der Knopf, den der Joker in der Hand hat, der hat einfach wirklich nicht funktioniert. Und Heath Ledger in der Rolle geblieben, dreht sich um, wundert sich so, ist ja irgendwas kaputt? Ja, es war was kaputt. Er drückt also nochmal. Das Ding funktioniert. Die Tricktechniker wahrscheinlich hinter den Kameras. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, nein, das Krankenhaus fliegt in die Luft und Heath Ledger fällt keine 2 Sekunden aus der Rolle raus. Im Gegensatz zu diesem völlig unzuverlässigen Notizblock. Und spielt halt einfach weiter und so, oh ja, cool, hat doch funktioniert, wunderbar, und geht aus dem Bild, ist der Wahnsinn. Sad Fact, weil Christopher Nolan eben auch so sehr darauf achtet, dass halt alles echt ist. Ein Stuntman ist ums Leben gekommen bei der Szene, wo die den Sattelschlepper katapultieren. Und ja, das haben die wirklich gemacht. Die haben wirklich einen Sattelschlepper kopfüber durch New York geworfen. Ja, das ist echt wahr, habe ich auch gesehen. Das sieht man tatsächlich. Das sieht man auch wirklich. Und, aber dass da jemand gestorben ist, habe ich nicht gewusst. Das ist wirklich. Also ist natürlich auch dedicated und so. Und ja, seien wir ehrlich, jeder Stuntman weiß das. Jeder Stuntman, ich meine, deswegen ist er Stuntman, deswegen weiß er das. Und ist schade, aber naja. Trotzdem, super Film, solltet ihr euch angucken, falls. Wer hat den da noch nicht gesehen? Ja, also, ja gut, wenn ihr gerade erst aus einem Bunker rausgekommen seid, weil, weiß ich nicht, irgendein verrückter religiöser Sektenmensch euch festgehalten hat, das ist der erste Film, den ihr gucken solltet. Okay. Dann könnt ihr immer noch Chipmunks gucken. Ja, genau. Deine Nummer 3. Meine Nummer 3. Bevor es, ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber ich bleib bei Batman. Ich bleib bei der alten Reihe Batman und vor Batman und Rückkehr finde ich immer noch Batman selber gut. Da gibt es zwei Gründe für. Natürlich, Michael Keaton ist in beiden Filmen drin. Okay, das ist nicht der Grund, sondern Jack Nicholson ist der Grund. Jack Nicholson als der Joker ist für mich grandios. Ja? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, die Musik ist von Prince und die Musik ist cool. Mhm. Es ist wirklich, wirklich coole Musik. Und ich, dritter Punkt vielleicht noch on top, ich mochte auch immer diese alte Serie. Ich habe sie wirklich, auch wenn es Trash ist, ich mochte sie. Und Dustin Watusi! Ja, es ist Trash und es ist halt quietschbunt. Und ich mag auch in diesem Film, gerade weil es der Joker ist, mag ich dieses Quietschbunte. Da passt es auch wieder so ein bisschen, dass es halt ein bisschen farbiger ist, dass es ein bisschen verrückter ist. Es ist verrückt, wie der Joker halt. Ich finde den Film auch gut, aber mich stört das auch, unter anderem, dass sie dem Joker halt so eine Origin-Story gegeben haben, die der halt irgendwie sonst nie hat. Also, dass halt einfach auch erklärt wird, warum der halt dieses komische Grinsen hat und mit der Schminke und so, dass er in dieses Säure-Ding fällt und so. Das ist halt irgendwo so, ey, ganz ehrlich, das hätte ich alles nicht gebraucht. Also, nee. Ja, da können wir uns dazu überstreiten. Also, bei Dark Knight gibt es ja auch diverse Origin-Stories, die der Joker dann präsentiert. Ja, aber man kann ihm glauben, weißt, man kann ihm alles Mögliche glauben. Okay, kann man jetzt drüber streiten. Wart's ab. Okay, jetzt bin ich mit meiner Nummer 2 dran, ne? Ja. Da habe ich Hellboy. Okay. Und ich kann mich da wirklich nicht so ganz entscheiden, ob 1 oder 2. Ich finde, die kann man sich so als Double Feature angucken und es ist ein Film. Ich finde die beide super. Mhm. Bester One-Line in vielen Filmen. So habe ich dich nicht schon mal umgebracht? Super. Auch Ron Perlman ist, ich meine, Ron Perlman ist sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler ever. Wegen einem einzigen Satz. War never changes. Okay. Fallout, egal. Im Original spricht Ron Perlman diesen Satz für das Video im ersten Fallout ein. Und ja, aber mir gefällt halt Hellboy, weil ich finde, das ist einfach so ein sympathischer Anti-Held wider Willen, aber nicht so gewollt. Also Deadpool zum Beispiel, ja, so lustig und so, aber Deadpool ist an jeder Stelle so krass gewollt und so 11 Meter und so. Und ich finde diese Hellboy einfach. Es gibt so eine Szene, wo ihm irgendwie sein Captain oder sein irgendwas oder irgend so ein Typ, der ihm halt was zu sagen hat, ihm sagt, er soll seine Zigarre nicht mit einem Feuerzeugbenzin anzünden, weil das den Geschmack versaut. Und Hellboy nimmt dann ein Streichholz und so, what? Und nur in diesem einen Blick, den Hellboy macht, widerspiegelt sich, oh, verdammt, ich habe die letzten 400 Jahre Zigarren falsch geraucht. Wow. Okay. So. Auf jeden Fall, Ron Perlman ist eine coole Sau, definitiv. Kann man sagen, der beste, hässlichste Schauspieler, den es gibt. Auch schon bei Der Name der Rose, ganz klar. Perfekter Glöckner von Notre Dame. Gut. Wen gibt es denn noch, der so hässlich ist? Da können wir eine Kategorie für. So, deine Nummer zwei. Meine Markus. Nummer zwei. Bei mir bleibt es ein wenig langweilig. Ich bleib bei Batman, weil Batman ist mein Ding irgendwie. Es wird der Dark Knight. Ja, gut. Ja. Da habe ich mich ja jetzt eben schon drüber ausgelassen. Da hast du dich eben schon drüber ausgelassen. Klar, Heath Ledger, super. Was soll ich denn groß darüber sagen? Also, ja. Gehen wir zu deiner Eins, würde ich sagen. Weißt du, warum Jack Nicholson ist wegen vielen Dingen ein Arschloch, aber kennst du die Geschichte, dass Jack Nicholson Heath Ledger gesagt hat, so, hey, Junge, du musst dir irgendeinen Ausgleich suchen, sonst macht dich diese Rolle fertig. Okay. So, das kann jetzt... Und das hat er nicht getan. So, offenkundig hat Heath Ledger das nicht getan, aber an sich wäre das ja gar nicht so arschig. Aber Jack Nicholson hat dann irgendwie Monate später in einem Interview... Nachdem der gefragt wurde, hat er das halt so erzählt. Ja. Und dann sagt er so furztrocken, so, hab ich ihm gesagt. Ich hab's ja gesagt. Jetzt hat er davon. Und Alter! Das ist doch scheiße! Ja, das ist. Ey, kann auch sein, Jack dass. Jack Nicholson ist ein Arschloch. Volles Arschloch! Gerade deswegen war Jack Nicholson auch prädestiniert für die Rolle des Jokers. Ja, wahrscheinlich. Aber. Weil das auch mit einem fiesen Lächeln sagt. So, zu deiner Eins. Meine Eins ist Watchmen. Alan Moore hat bei fast allen seiner Comic-Verfilmungen recht, dass er die vergrätzt und sagt, das ist der letzte Scheiß und ich bereue es jemals verkauft zu haben. Also Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, heilige Scheiße. Und V wie Vendetta ist gut, aber auch nicht ansatzweise so gut wie das Comic. Bei Watchmen irrt der Mann auf ganzer Linie. Watchmen ist erstens besser als die Comic-Vorlage, weil es an einem Punkt in der Story etwas verändert, will ich jetzt nicht spoilern, was, aber was halt einfach cleverer ist, also was einfach von der grundsätzlichen Struktur der Narrative, um hier mal schlau zu klingen, einfach logischer ist. Das ist dem Alan Moore offenbar einfach nicht eingefallen damals, ist ja okay. Und abgesehen von dieser kleinen Veränderung ist es einfach werktreu wie kaum eine andere Comic-Verfilmung. Man kann teilweise Szenen des Films neben Comicseiten legen und denkt sich, ja, das ist das Storyboard. Also, fantastisch. Also, Watchmen ist auch so ein Film. Es gibt davon einen 4-Stunden Ultimate Mega Cut, wo dann noch eine Zeichentrick-Miniserie in die Story eingeflochten ist, die im Comic, ein Comic im Comic ist, diesen Junge an einem Zeitungsstand liest und ey, es ist einfach der Wahnsinn. Die Musik ist so perfekt abgepasst, sowohl was Soundtrack als auch Score angeht. Die Special Effects sind der Wahnsinn und ich muss 300, einer der schlimmsten faschistoiden, moralisch absolut indiskutablen Filme aller Zeiten. Sparta. Er ist so ein Dreck, ey. Leni Riefenstahl hätte es nicht besser gekonnt. Das stimmt. Aber ich muss diesem Film dankbar sein, weil wegen 300 hat Zack Snyder wahrscheinlich einfach einen Freifahrtschein gekriegt. Mach mit Watchmen, was du willst. Und ja, ohne den gigantischen Erfolg von 300, Millionen fliegen können nicht irren, scheiße, schmeckt super. Ja, hat er das halt machen können. Watchmen war nicht sehr erfolgreich. Mega. Falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Der Ultimate Cut ist relativ schwer zu kriegen, gibt es bei keinem der Streamingdienste. Die Blu-ray ist mittlerweile unfassbar teuer. Nein, ihr kriegt meine nicht. Aber ey, guckt ihr euch an, ist einfach, also Comic-Verfilmungstechnisch immer noch meiner Meinung nach die beste, die bis jetzt gedreht wurde. Das war meine Nummer 1. Markus. Okay. Gute Nummer 1 auf jeden Fall. War, ehrlich gesagt, ich hab's nicht in Erwägung gezogen. Voll doof. Haben wir zusammen im Kino geguckt? Ja, wie auch immer. Meine Nummer 1 ist tatsächlich Sin City. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Verdammt. Ich habe die Sin City Comics geliebt. Also zumindest für eine Zeit lang geliebt, weil sie sind schon sehr arg brutal. Es ist auch ein Ab-18-Film. Definitiv zu Recht. Aber es ist auch ein Film, der sehr werketreu ist, wie du schon bei Watchmen sagst. Da kann man wirklich auch die verschiedenen Bilder im Comic daneben halten. Es ist praktisch eins zu eins übernommen. Es ist viel Greenscreen oder Bluescreen dabei, Aber es geht auch nicht anders, aber es ist unglaublich, es ist eine ganz andere neue Bildsprache daraus entstanden und ja, das Ensemble ist einfach genial. Clive Owen, nur nebenbei zu erwähnen, aber Mickey Rourke rockt das Ding einfach so unglaublich. Und hier ein Film, in dem man vor dem kleinen, pimmeligen Hobbit Angst hat. Ja. Wie heißt der nochmal? Hier. Elijah Wood. Elijah Wood, ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Elijah Wood, der gar nichts sagt. Der gar nichts sagt, nur einfach nur grinst und einfach nur hüpft und kratzt und beißt. Mehr will ich nicht sagen. Einfach mal angucken, wenn man 18 ist, angucken. Ansonsten ist es nichts für zarte Gemüter. Ich mag auch Noir-Filme und Noir-Stories, deswegen für Noir-Fans absolutes Muss. So. Wichtiger Hinweis, ich habe den zweiten nicht gesehen, weil mich alle davor gewarnt haben. Hast du den zweiten gesehen? Ich habe den zweiten gesehen. Sehr, so katastrophal, wie alle sagen? Nein, der zweite ist nicht so katastrophal. Er ist, ich sag mal, wenn Sin City der gute, richtig gute Kaffee ist der zweite die Sahne obendrauf, wenn man die Sahne unbedingt will. Es ist kein Muss, es ist ein nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Eine Option. Es ist eine Option sozusagen. Also man kann Sahne auf den Kaffee bestellen, aber der Kaffee ist die Essenz. Also das Sin City ist das Muss und das Must-Have und die Sahne kann man sich aber geben. Also es ist ja auch so, es gibt ja durchaus auch den Fall, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Fortsetzung eines Films der Lebertran im Kaffee sein könnte. Und also es gibt so manche Filme... Du meinst den ersten Teil zerstören könnte. Ja, es gibt so manche Filme, da habe ich mir die Fortsetzung angeguckt und dann wurde automatisch das Gesamtwerk schlechter. Das Gute ist, dass obwohl bestimmte Charaktere halt nochmal vorkommen aus dem ersten Teil, dass es von der Handlung her eigentlich so hanebüchen und beknackt ist, dass es absolut nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Okay. Die verkreuzen sich eigentlich nur durch die Charaktere. So wie Tom und Jerry auch in jeder neuen Folge Tom und Jerry wieder neu erscheinen, obwohl sie sich tausendmal getötet haben. So kann man sich das vorstellen. Man bräuchte mal so ein Tom und Jerry irgendwie behind the scenes, wo dann irgendwie so Jerry völlig fertig so wo sitzt, die sich zusammenflicken. So, ich pack das nicht mehr, Tom, ich pack das nicht mehr. Es geht nicht. So. Und Tom so, hey, komm, so... Die Krankenversicherung möchte ich ja keine sehen. Wie das trinken. Ja. Eine Tierkrankenversicherung. Okay, also das war meine Nummer 1. Ausgezeichnet. Wir haben nur zwei Überschneidungen. Dark Knight, zwei Überschneidungen. Watchmen wäre wahrscheinlich meine Nummer 2 gewesen. Also manchmal hat man einen Hänger. Sin City hatte ich auch voll nicht auf dem Schirm, aber ich habe hier insgesamt, ich habe hier schon irgendwie 12 Filme stehen, ja, wo ich schon so viele Comic-Verfilme musste. Es ist einfach, es war sehr Batman-lastig. Konstantin. Fand ich auch gar nicht so mies. Habe ich noch nicht gesehen. Muss man jetzt noch nicht gesehen haben. Mit Keanu Reeves. Ja, okay. War gar nicht so mies. Also war ganz gut. Das ist dieses nicht Marvel und DC, sondern hier dieses Dark Horse. Also das Konstantin und Hellboy spielen auch irgendwie in einem Comic-Universum. Aber frag mich nicht, wie das genau heißt. Also der Verlag ist Dark Horse, glaube ich. Okay. Oder Vertigo. Aber das sind alles DC-Imprints. Gut. Also kann sein, dass Hellboy dann auch irgendwann mal bei Batman vorbeischaut. Gut, wenn ich mal Zeit zu Weihnachten kriege, dann werde ich mir das alles mal geben, ja? Okay. Das war's für uns mit, das heißt für uns, für euch, für uns, heute für 5 aus dem Hut. Genau. Schaut mal wieder rein bald. Adieu. Adieu.